Das Völkerschaftsgebiet wird in Gaue eingeteilt. Fürsten stehen an der Spitze der Gaue, die meist sehr selbstständig sind. Der Drang nach dem Eigenleben ist eine besondere Schwäche der Westgermanen, als sie mit dem Römerreich zusammenstoßen. 2 Jahrhunderte hat es gedauert, bis sich hier in den großen Stämmen leistungsfähige Gegner gebildet hatten. Die Gaue wieder zerfallen in Hundertschaften, Siedlungsgemeinschaften von 100 bis 120 Wehrfähigen. Die Völkerschaftsversammlung oder das Landesting verkörpert die Rechte des Staates. Im Frühjahr, zur Zeit des Neumondes, findet die einzige regelmäßige Tagung, das echte Ting, statt. Die anderen müssen durch Ladung berufen werden, sind also gebotene Tinge. Das Ting, an dem alle Freien teilnehmen, tagt in Waffen und ist zugleich Heeresversammlung, bei der die jungen Männer in den Heerbann aufgenommen werden. Es steht unter dem Schutz der Götter. Sein Friede wird durch den Priester oder den König geboten. Als oberstes Gericht entscheidet es über Leben und Tod, verleiht das Bürgerrecht an die Unfreien, wählt die Gaufürsten und den Herzog, bei den Ostgermanen auch den König. Nach Vorberatung unterbreiten die Fürsten die wichtigen Angelegenheiten der Versammlung, die entweder durch Murren ablehnen oder durch Zusammenschlagen mit den Waffen annimmt. Das ordentliche Gericht wird von den Fürsten betreut. Sie halten alle 6 Wochen ein ordentliches Gericht ab, und zwar abwechselnd an den Gerichtsstätten ihrer Hundertschaften. Die jeweilige Gerichtsgemeinde wird durch die Freien der Hundertschaften gebildet. Mit einem Ausschuss von ihnen berät der Fürst, die Gemeinde erteilt nach erfolgtem Vorschlag dem Urteil das Vollwort, worauf es der Fürst verkündet. Im Gerichtsverfahren überwiegt das Formelhafte. Dem Angeklagten treten die Eideshelfer, ursprünglich die Sippenangehörigen, zur Seite. Das Gottesurteil ist zugelassen. Vor Gericht ist der Freie für sich und die Leute seiner Mundgewalt verantwortlich. Strafrecht gibt es im alten germanischen Staat noch nicht. Er greift nur ein, wenn die Allgemeinheit verletzt wird, bei Landesverrat, Überlaufen, Heeresflucht, widernatürlicher Unzucht. Hier fällt die Volksversammlung das Todesurteil. Die Ersteren verfallen der Henkung, die Lasterhaften werden im Moor ertränkt. Bei Totschlag, Mord, Schändung und Mädchenraub muss sich der Geschädigte selber sein Recht verschaffen. Er kann dies durch Gewalttat, dann gibt es Fehde und Blutrache, oder aber durch Übereinkommen, indem er eine Buße, die in Vieh geleistet wird, entgegennimmt. Der Staat greift von sich aus erst ein, wenn er angerufen wird. Er stellt dann den verletzten Friedenszustand, das heißt den Rechtszustand, wieder her. Seine härteste Strafe ist, dass er den Friedensbrecher, der die Buße verweigert, als friedlos erklärt, als vogelfrei. Dann ist der Betroffene ein Wolf oder Waldgänger, den jeder erschlagen darf. Seine Frau, für die er damit tot ist, wird rechtens Witwe, seine Kinder sind Waisen. Seine Habe fällt dem Staat zu, er gehört nicht mehr dem Staate und dessen Frieden an. Das Heer wird nach Gauen und in diesen wieder nach Hundertschaften und Sippen aufgestellt. Sein Führer ist der für den Krieg gewählte Herzog oder der König. Es besteht in der Hauptmasse aus Fußvolk. Reiter treten besonders bei den Ostgermanen auf. Die Waffen sind nicht mehr wie in der Steinzeit Streitaxt und Pfeil. Die Reiterei hat als einzige Waffe die für Nah- und Fernkampf geeignete Lanze mit schmaler, kurzer Eisenspitze. Das Fußvolk hat ein einschneidiges Kurzschwert. Die Ost- und die Nordgermanen verwenden auch ein langes, zweischneidiges Schwert. Die Schilde sind Holzschilde aus Brettern mit einem Eichenbuckel in der Mitte, auch mit Eisenbeschlägen am Rande. Helm und Panzer treten erst in der römischen Kaiserzeit als Schutz der Vornehmen auf. Bogen und Pfeil werden nur noch auf der Jagd verwendet. Doch treffen wir später die Goten als gute Bogenschützen. Die alte Streitaxt wird nur mehr bei den Franken und Langobarden geführt. Der Angriff erfolgt in Keilform. Wird der Keil aufgefangen, dann gereicht diese Aufstellung dem Heere zum Verderben, weil es umklammert wird. Der Gaufürst führt vor der Schlachtordnung mit auserlesenen Reitern und Fußvolk ein einleitendes Gefecht. Hinter der Schlachtfront stehen bei den Wandervölkern die zusammengefahrenen Wagen, von denen aus Frauen und Kinder den Gang der Schlacht verfolgen und durch ihre Zurufe oft auch zu bestimmen vermögen. Angesehene Fürsten haben eine Gefolgschaft um sich, auch in Friedenszeiten. Der Gefolgsherr gibt dieser die Waffenrüstung und sorgt für alles, was sie benötigt. Die Gefolgschaft ist durch den Treueid an ihren Herrn gebunden und muss ihm in der Schlacht bis in den Tod zur Seite stehen. Es gilt als schimpflich, aus dem Kampfe zu entrinnen, wenn der Gefolgsherr den Tod gefunden hat. An diese Einrichtung, die ganz dem Heldengeist der Germanen entspricht, hat das spätere Lehnswesen angeknüpft.